Es hat sich alles ein bisschen verzögert wegen Schalke 04. Es gab eine Sondersendung im WDR Fernsehen, daher sind wir ein bisschen später dran, fernsehmäßig. Wir haben hier im Radio bei 1 Live aber schon angefangen und unser Thema heute Nacht heißt Scham. Und ich frage euch jetzt auch, die Fernsehzuschauer, weswegen habt ihr euch bisher in eurem Leben am meisten geschämt? Oder wovor schämt ihr euch am meisten? Weswegen schämt ihr euch am meisten? Seid ihr mal ertappt worden beim Lügen, beim Stehlen? Seid ihr beim Onanieren erwischt worden? Kommt ihr mit irgendwelchen Sachen nicht richtig klar? Zum Beispiel spreche ich gerade mit Stefanie, die hat Probleme so mit ihrem Körper, mit ihrem Body und schämt sich nach außen hin zu gehen, nackt aufzutreten oder relativ unbekleidet. Wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten über das Thema Scham, 0130 2911, die Telefonnummer und die Faxnummer 0130 11 51 22. Stefanie, jetzt sind wir wieder da. Ja. Wir beiden. Also nochmal zur Einweisung für die Fernsehzuschauer. Du hast gerade gesagt, dass du 1,70 groß bist, 110 Kilo wiegst und sehr stark behaart bist. Ja. Und dadurch schämst du dich wegen deines Körpers. Ne? Ja, genau. So kann man das sagen. Hast du denn für dich auch schon mal so eigentherapeutische Maßnahmen versucht, indem du einfach gegen angehst, indem du dich halt auch schon mal nackt zeigst, obwohl es dir unangenehm ist? Ja, also es ist, also meinem Freund und so zeige ich mich schon nackt, mhm. Ja. Und ja, also ich weiß nicht, er empfindet das vielleicht nicht so schlimm, aber für mich ist das unheimlich schlimm. Mhm. Also das war auch schon eine Überwindung. Früher war das halt auch so, dass halt nur dunkel und hin und her, ne? Mhm. Also ihr habt Sex mittlerweile schon mit Licht oder mit Kerze? Nee, richtig auch hell und weiß ich nicht. Das schon, ja. Also das, das ist aber auch eine Vertrauenssache. Mhm, klar, ja. Wie ist es denn bei dir so mit Strand? Gehst ja, du auch? Um Gott, nee. Also, da brauche ich gar nicht, nee, ja. Das muss nicht sein. Badeanstalt auch nicht? Nein. Mhm. Also das finde ich auch eigentlich ziemlich belastend, besonders als es ja die letzten Tage so warm war und mhm. so, weil ich einen unheimlichen Drang habe zu schwimmen, weil mhm. ich schwimme unheimlich gerne mhm. eigentlich. Mhm. Und das ist so eine Prozedur, bevor ich schwimmen gehen kann, dann sage ich mir, dann lasse ich es erstmal liegen. Findest du es denn gut, abgesehen jetzt mal von dieser Schamgeschichte, obwohl das kann man gar nicht davon kann man gar nicht absehen, findest du gut, dass du so dick bist? Nee. Nein, es gibt schon viele dicke Menschen, die sagen, ich bin dick und ich finde das klasse. So. Ja, also vielleicht meinen einige, dass ich damit gut klarkomme. Ich wirke nach außen hin auch eigentlich sehr selbstbewusst, mhm. was ich in Wirklichkeit aber nicht bin. Mhm. Also du würdest gerne dünner sein? Ich war ja auch dünner. Ich habe eine Essstörung und mhm. ich war halt dünner und habe jetzt im letzten Jahr halt wieder 25 Kilo zugenommen. Mhm. Bist du denn in therapeutischer Behandlung? Nein. Wäre dann aber sehr angesagt, ne? Gerade wenn du auch eine Essstörung hast. Ja, es ist ja auch alles schon im Laufen. Also ich war ja bei meinem Hausarzt, als ich so zugenommen habe. Mhm. Aber die Therapieplätze sind hier ein bisschen rar. Mhm. Also wenn man mit dem Dicksein sich nicht arrangiert hat, kann ich das vollkommen verstehen, dass man sich schämt. Und da gibt es wahrscheinlich auch gar keinen guten Rat, da rauszukommen. Außer man sucht einen guten Therapeuten auf und versucht, sich so dahin zu entwickeln, wie man sich gerne hätte. Mithilfe des Therapeuten. Ja, aber das Dicksein ist für mich nicht unbedingt das größte Problem, sondern mhm. das größere Problem ist halt, ich würde schwimmen gehen, wenn ich so das Gewicht hätte, wie ich jetzt habe mhm. und keine Behaarung, also so mhm. stark hätte, dann würde ich echt schwimmen gehen. Aber gegen Behaarung kann man doch auch was tun. Kann man, ne? Ja, was willst du machen? Hormonbehandlung. Ich nehme, seit ich 12 Jahre alt bin, die Pille. Mhm. Und das also stärkste Präparat, was man also kriegen kann. Mhm. Und das hat nichts gebracht. Ne? Mhm. Also wenn ich auch gibt es da keine Verfahren irgendwie mit, was ich mit Ultraschall irgendwie die Haarwurzeln irgendwie abzutrennen oder ich weiß nicht, irgendwelche Sachen? Ja, dann sag das mal der Krankenkasse. Ja, das ist natürlich ein Problem. Genau, es wird wahrscheinlich irgendwie gehen, aber das kostet dann viel Geld. Das kostet ein Schweinegeld. Also wenn ich dann 90 Mark für eine, es gibt ja diese Epilation und so, genau, dann werden vielleicht sagen wir mal 200 Haare abgetötet, ja, und das kostet dann 90 Mark. Mhm. Ja. Kann ich mir überhaupt nicht leisten. Ja. Also Stefanie, guter Rat ist ja teuer auch, ich weiß es nicht. Sieh ja. auf jeden Fall zu, dass du in eine gute Therapie kommst, mit wegen der Essstörung. Ne? Super wichtig. Und ja, was die Haare angeht, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Ja, ich meine, ich wüsste ja schon, aber ich weiß nicht, ob sich die Ärzte... Es gibt natürlich, ich könnte natürlich noch mit mehreren, also mit höheren Hormonen anfangen. Mhm. Also ich habe eine Freundin, die ist transsexuell, sie war vorher Mann und ist jetzt Frau, mhm. also hat sich angleichen lassen. Und die kriegt das nächst höhere Präparat halt. Mhm. Und ja, aber das, da lässt sich halt kein Arzt im Grunde drauf, nein. also nicht so gerne drauf ein, weil das die Leber halt total schädigt. Ne? Genau, das musst du natürlich, wenn, dann sehr intensiv mit einem Arzt besprechen, wenn du solche Maßnahmen ergreifst. Ja. Alles Gute, meine Liebe. Okay. Tschüss. Okay, tschüss. Michael, 16 Jahre. Ja, hallihallo. Hi. Thema Scham. Schämst du dich? Ja, wegen meiner Eltern. Wegen deiner Eltern? Ja, ab und zu. Also wenn Freunde zu Besuch kommen oder so, führen sich meine Eltern teilweise ein bisschen unangenehm auf. Was machen die? Ja, früher war es zum Beispiel so, meine Mutter ist teilweise ins Zimmer raufgekommen und gefragt, wollte irgendwas zu trinken, wollte irgendwas zu essen. Und eigentlich diese üblichen Sachen ist halt dann immer sehr störend. Aber das ist ja eigentlich erstmal nett, ne? Ja, eigentlich im Grunde wäre es natürlich nett, klar. Hat sie angeklopft? Nein. Ja, das ist dann weniger nett. Ja, hat dann meistens auch immer in die Situation ziemlich reingeplatzt oder... Gab es da auch heikle Situationen? Du hast irgendein Gerät an, höre ich im Hintergrund. Bitte? Du hast irgendein Gerät an. Lampe? Was? Sonst nichts eigentlich. Ja, ist halt irgendwie so seltsam. Gab es da heikle Situationen? Nee, bis jetzt noch nicht. Also es war noch nicht sehr schlimm, aber es nervt halt doch schon. Ja. Oder mein Vater, wenn wir am Essen sitzen oder so, dann erzählt er irgendwelche Geschichten, was er halt früher erlebt hat oder so. Mhm. Das denke ich mal, das wollen die Leute auch nicht so gern hören. Mhm. Ja, kann ich mich gut erinnern. Solche Situationen hatte ich früher auch. Das geht dann irgendwie alles auf den Geist, ne? Was die Eltern erzählen, ja. Und man will gar nicht seinen Besuch damit konfrontieren, ne? Mit all den ganzen Sachen. Hast du denn deinen Eltern schon mal gesagt, ja, fahrt mal ein bisschen tiefer und redet nicht so viel und lasst mich alleine? Ja, ich habe es schon mal versucht, aber es wird dann immer gleich sehr böse aufgefasst und endet dann meistens immer in Streit, weil... Wir meinen es ja nur gut, ne? Ja, eigentlich schon. Ja, ja. Aber ich mache das auch immer nur so, jetzt gehe ich halt zu den Leuten hin, kommt dann zum Teil auch ein bisschen komisch. Mhm. Oder es war schon mal so, dass ich sage, bitte, nee, komm jetzt nicht rein oder mir irgendeine dumme Ausrede ausgedacht habe, weil ich halt der Situation aus dem Weg gehen wollte. Also, ich glaube, wenn man nur gemeinsam am Esstisch sitzt, kannst du es nicht verhindern und das ist ja auch irgendwie okay, wenn dann der Vater irgendwas von früher erzählt oder so. Ist ja unter Umständen auch sehr nett gemeint. Aber wo du schon einwirken kannst, finde ich, auch mit 16 Jahre bist du, dass du sagst, hier, Mutti, ich habe jetzt Besuch, mein Kumpel und meine Freundin ist oben, lass uns mal bitte ganz alleine. Wenn ich was zu essen und zu trinken haben will, gehe ich runter in die Küche und hole es selbst hoch. Ich finde, da kannst du schon ein bisschen massiver auftreten und auch was fordern. Unten, das ist halt dann so beim Essen mit den Eltern zusammen. Es wird schon besser. Also es ist auf dem Weg der Besserung. Ist auch nicht mehr so schlimm wie früher. Früher war es halt schon... Du musst halt deine Rechte einfordern. Ja. Michael, nimm es nicht so tragisch mit den Eltern. Ja. Alles Gute, tschüss. Ich musste noch kurz zu der Sendung gratulieren. Ja. Ich danke dir herzlich. Ich sehe es ja auch schon wieder ewig hier. Ist das wahr? Ja. Seit ich Satellit habe, schaue ich fast jede Nacht, wenn es geht. Und vor allem in den Ferien, geht ja klar. Ja, obwohl das eine späte Sendezeit ist, ne? Ja, wegen der Schalke eben. Ja, wegen der Schalke. Michael, also dann. Bis dann, tschüss. Jetzt ist am Telefon. Hey, es sind am Telefon Sebastian und Alexander. Jawohl, auch wir gratulieren zu deiner Sendung. Danke. Hallo Domian. Hi. Und zwar, wir haben eine ziemlich kuriose Geschichte. Na. Und zwar folgendes. Also mein Bruder und ich, Sebastian ist mein Bruder. Ja. Wie alt seid ihr? Alexander ist mein Bruder, Entschuldigung. Wie alt seid ihr? Wir sind 21, also ich bin 21, Alexander ist 23. Ja. Und wir haben also beide eine Freundin und verstehen uns auch alle zusammen recht gut. Und dann eines Abends kam man auf die glorreiche Schnapsidee, mal einen Swingerclub aufzusuchen. Ihr vier? Wir vier, genau, ja. Und zwar folgendes, wir waren gerade drin, wen treffen wir da an der Bar? Und zwar unseren Onkel und seine liebe Gattin, also unsere Tante. Ja, das ist doch wunderbar, ist das doch. Ja, das war überhaupt nicht wunderbar. Und zwar... Ja, war die Gattin und der Onkel nackt? Ja, Wahnsinn. Und zwar, also, was auch viel besser war, die waren da noch mit anderen beschäftigt. Die waren da ein bisschen am Rumknutschen an der Bar, ne, mit den anderen. Und auf jeden Fall, als die uns dann entdeckt haben, also alle wirklich knallrot. Ja. Und dann so nach dem Motto, was macht ihr denn hier? Ja, und wir sind das erste Mal hier, waren auch wirklich das erste Mal hier und uns hat echt nur mal interessiert, wie es da so abgeht. Mhm. Und auf jeden Fall meinte er dann so, ja, wir auch und so, aber den Anschein hatten wir irgendwie nicht. Mhm. Und auf jeden Fall ist seitdem irgendwie ein ziemlich gespaltenes Verhältnis. Wir hatten jetzt letztes Wochenende war das allberühmte Pfingstkaffee trinken bei meinen Eltern zu Hause und wir haben da also wirklich nur ein Hallo rausgebracht und auch eigentlich mehr nicht. Also es war uns also ziemlich... Das war das, wir uns super geschämt haben. Das war das erste Treffen nach dem Swingerclub. Ja, genau. Es war ungefähr zwei Wochen, ist es jetzt her, dass wir in den Swingerclub waren. Ja. Und wir sind auch sofort aus dem Swingerclub dann wieder rausgestürmt. Aha. Warum? Ja, also wir wussten wahrscheinlich Verlegenheit. Wir wussten einfach nicht, was wir sagen sollen, was wir machen sollen. Wir sind sofort wieder raus und ich sag mal, es war ein Schock fürs Leben. Wir werden auch, glaube ich, nie wieder antreten. Sebastian, gib mir mal den Alexander. Ja, klar, kein Problem. Hallo Domian. Alexander, das ist ja ein Ding, was ihr da gemacht habt. Hast du dich denn, oder ihr, Sebastian, auch, habt ihr beide euch auch richtig geschämt? Oder hat sich eigentlich der Onkel mehr geschämt? Ja, ich weiß nicht, also ich habe mich auch ein bisschen geschämt. Also vor allen Dingen so die Freundin dann dabei und dann der Onkel schön andere da am rummachen, ne? Ja, ja. Ja, war irgendwie so, da haben wir jetzt überhaupt nicht jetzt mit gerechnet. Wart ihr denn auch schon ausgezogen? Hm? Wart ihr auch schon ausgezogen? Nee, wir waren noch nicht ausgezogen. Wir wollten in so Kabinen oder sowas. Aber ich meine, wir wussten nicht, wie das jetzt so abgeht. Ja, so. Klar, ja. Ey, ist das schon verrückt. Ihr entscheidet euch, in einen Swingerclub zu gehen, was ja schon spektakulär ist, ja, ne? Vermute ich mal. Und der erste Eindruck ist der Onkel. Ja, Onkel samt, und Tante knuschen mit anderen rum. Also, ich meine, wir wollen auch irgendwie mit denen sprechen, aber wir wissen jetzt nicht, wie wir das anfangen sollen. Ja. Und unsere Mutter, die hat auch schon jetzt so gefragt, ja, was war denn los und so. Ja, genau. Habt ihr das zu Hause erzählt? Nee. Nichts. Gar nichts. Nee. Jetzt. Unsere Mutter war irgendwie super. Die meinte, wir hätten voll Streit. Die denkt, ihr habt Streit. Ja, wir wissen es auch nicht. Ja, ich weiß nicht. Jetzt denkt wahrscheinlich, es ist der Onkel, sich auch ganz unsicher, ob ihr das erzählt habt oder nicht. Ne? Mhm. Insofern sind alle jetzt ganz, ganz verunsichert. Ja. Sprich du ihn oder sprecht ihr ihn doch zusammen einfach mal an auf die Sache. Ja. Dass die Spannung irgendwie rausgeht. Sag. Das ist irgendwie so komisch jetzt, weil dann hängen, mit Swingerclub und so. Ach, ist doch egal. Ja? Ja, finde ich völlig wurscht, ist doch okay. Ich finde es auch okay, wenn er da hingeht, dass nun mal sein Ding ist. Ja, weil, wenn er möchte. Also, ihr urteilt darüber ja auch nicht schlecht, ne? Das, ja, ich meine, wir haben jetzt mal so gedacht, weil wir sagen mal so schön so zusammen, ne? Ja. Machen wir öfter. Ja. Ja, und dann. Ja, nicht immer Disco und alles mögliche. Genau, mal was ganz Besonderes. Ja, mal was ganz Besonderes. Sag mal, machen wir das mal, ne? Da werden wir jetzt vielleicht auch nicht so irgendwelche Kumpels dann treffen und so. Und jetzt treffen wir keine Kumpels, aber Onkel und Tante, ne? Alexander, nimm dir mal oder nimmt euch den Onkel mal zur Seite. Mhm. Wahrscheinlich seid ihr die Mutigeren als denn er. Und sprecht das Thema mal an. Wahrscheinlich ist es ganz, ganz locker. Und wenn der erfährt, dass ihr das gar nicht weitererzählt habt, dann habt ihr halt ein Geheimnis miteinander, ja, und könnt immer schmunzeln drüber. Vielleicht nimmt ihr euch ja dann doch nochmal mit. Ja, dann alle zusammen. Alle zusammen, jetzt genau. Jetzt muss ich euch aber fragen, das geht jetzt vom Thema Scham ein bisschen weg, obwohl eigentlich auch nicht. Hattet ihr denn vor, da was zu machen in dem Singer-Club oder nur so Voyeure zu sein? Ich weiß nicht, also. Sebastian nicht. Ich weiß, vielleicht hätte ich ja was gemacht, aber ich meine, wir haben uns so geschämt, als halt jetzt die Verwandten und was jetzt sagen könnten und irgendwie so, naja, sagen die in der Familie, guck mal hier, die beiden und so, ne? Nee, ist klar, lass mal den Onkel außen vor, wenn der jetzt nicht da gewesen wäre. Mhm. Hast du mit deiner Freundin, du jetzt speziell mit deiner Freundin drüber gesprochen, ob ihr da, weiß ich, Partnertausch, Kisten macht und sowas? Ja, also erstmal hätten wir beide natürlich dann, ne? Mhm. Und dann, ich weiß nicht, vielleicht wäre es also aus der Situation dann raus dann entstanden, dass das so gut gewesen wäre oder so. Man, also so eine gewisse Offenheit ist schon da bei euch. Ja, eigentlich schon. Ja. Also so schämen wir uns jetzt nicht, sowas zu machen. Jetzt bloß halt Zeit mit Onkel und Tante jetzt. Völlig klar, völlig klar. Ganz indiskrete Frage, wenn ihr schon so auf diesem Level seid, auf dieser Schiene, gab es denn zwischen euch Vieren schon mal so gewisse Tauschaktionen oder so? Eigentlich noch nicht. Ich will euch da jetzt gar nicht auf die Idee bringen. Also nichts liegt mir ferner. Ja, so schlechte Idee ja nicht, aber weiß nicht, mal gucken. Alexander und Sebastian, ja. Schön, dass ihr angerufen habt. Ja. Und knöpft euch den Onkel mal vor. Ja, machen wir. Wahrscheinlich ist dann die Spannung raus und ihr lacht euch alle schief. Ja, falls da doch mal mit dem Onkel und Tante nochmal hingehen, dann rufen wir dich nochmal an. Unbedingt. Ja. Das will ich wissen, in allen Details. Ja, gut. Okay. Ihr beiden, ciao. Ciao, Domian. Tschüss. 1.34 Uhr, 35 Sekunden und jetzt machen wir eine Pause. 1Live Domian, Talkradio aus Köln, von 1Live angeschlossen, WDR Fernsehen. Unser Thema heute Nacht heißt Scham. Und ich frage euch, wofür schämt ihr euch am meisten? Wenn ihr so zurückdenkt, welche Situation fällt euch ein? Mensch, wo ihr am liebsten im Erdboden versunken wärt vor Scham? Oder gibt es irgendetwas, was sich so durch euer Leben auch zieht, wenn ihr dran denkt, dass euch immer unangenehm ist, weil ihr euch bis heute, vielleicht obwohl viele, viele Jahre vergangen sind, so richtig abgrundtief schämt für irgendetwas, was ihr gemacht habt. 0130 2911, das ist die Telefonnummer und die Faxnummer, unter der ihr uns auch erreichen könnt, kostenfrei 0130 11 51 22. Simone, 26 Jahre, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo. Ja, ich sehe dich im Fernsehen. Du kommst ein bisschen später rüber, als wie ich dich am Telefon höre. Ja, ist egal. Lass uns mal einfach anfangen. Ich möchte erstmal ein ganz großes Kompliment abgeben. Danke. Für das, was du da mitmachst. Die ganzen Dinger, die du so anhören tust und machst und so. Es ist nicht leicht für dich, schätze ich mal. Und ich finde das ein ganz großes Kompliment erstmal. Vielen herzlichen Dank. Und an Jürgen, wie hieß der Jürgen vorher, der Anrufer vorher? Das war der Sebastian Alexander. Ja, Sebastian Alexander. Ja. Abwarten und das wird schon. Das wird schon, ne? Ja, auf alle Fälle. Jetzt zu dir. Alles klar. Ich habe mich geschämt oder ich schäme mich immer noch dafür, aber das ist in Arbeit. Ja, für meinen Körper. Und zwar Brüste. Und ich schätze mal, da bin ich nicht ganz alleine. Was gefällt dir an deinen Brüsten nicht? Sind so groß für meinen Körperbau. Ich bin 1,63 groß. Hab leider die Gene von meinem Vater erwischt. Und das heißt, ein bisschen zugelegt. Ja. Leider. Ich konnte auch keinen Sport mehr treiben. Hab zwischenzeitlich Rheuma gekriegt. Ich kann auch keinen Sport mehr treiben, dadurch, dass ich sehr große Brüste bekommen habe. Welche Körbchengröße hast du? Damit man sich das... Wenn man das in Alphabet aufzählen darf, dann ist es so bei D oder so E. Das ist schon kann man das schon... Das ist schon heftig, ne? Ja, das ist wirklich heftig. Ja. Und ich habe lange dafür gebraucht, mich durchzuringen, zu meinem Hausarzt zu gehen, ihm das zu sagen. Ich habe das dann irgendwann mal gebracht, das war letzte Woche. Hast du dich auch geschämt? Ja, sicher. Bei dem Hausarzt, ja. Ja, ich habe mich geschämt, obwohl er irgendwo das schon wusste. Aber er hat sich auch ein bisschen dumm angestellt irgendwo. Der hat mal so einen dummen Spruch gebracht, ich habe mich da nicht mehr getraut. Ja. Ich dachte mir, ja, okay, jetzt, da hatte ich was anderes, und zwar wieder mal ein Rückenleiden, was schon des Öfteren vorkam. Wo es sicher einen Zusammenhang auch gibt, ne? Ja, Was hast du jetzt deinem Arzt gesagt? Ja, und dann war der Zeitpunkt jetzt oder nie. Und ich so, ja, ich habe da noch ein Problem. Da meinte er, ja, was denn? Und dann habe ich ihm das gesagt. So und so, dass ich damit nicht mehr leben kann. Das ist, geht das dass ich die... das Gefühl habe, auch, dass sie noch wachsen. Geht das in die Richtung, dass du dir überlegst, sie chirurgisch verkleinern zu lassen? Ja. Wie hat der Hausarzt darauf reagiert? Absolut toll sogar. Also er befürwortet das auch? Ja, absolut. Ja. Weil... ich bin ja schon seit Jahren bei ihm in Behandlung und er hat sich das angeschaut. Er meinte auch, dass es noch wächst. Ich bin 26 Jahre, normalerweise sollte irgendwann mal das aufhören. Ich wollte gerade sagen, mit 26 ist man ja eigentlich, aber es wächst immer noch. Ja, genau. Und er hat sich das angeschaut und er meinte, normalerweise, also vom körperlichen Problematik her, sollte man da was ändern. Und er hat mich dann zu der Uniklinik in Würzburg geschickt. Da war ich heute, also Donnerstag, also gestern, glaube ich um die Uhrzeit, gestern. Eine Voruntersuchung gemacht? Ja, also der in der Uniklinik hatte die letzte Entscheidung, ob es gemacht werden sollte. Und er hat auch gesagt, vom körperlichen, von der körperlichen Problematik her, wäre es absolut, wie sagt man, wäre es okay, wenn man es machen lässt. Ja. Ist denn jetzt eine Entscheidung gefallen, dass es dann auch passieren wird demnächst? Ja, ich in 4 Wochen. In 4 Wochen. Wie viel hat der Arzt gesagt, wie viel jetzt mal in Pfund, wie viel Pfund weggenommen werden? Es werden 1500 bis 2000 Gramm weggenommen. Ja. Ja. Und ich möchte nur, deswegen rufe ich an, ich möchte allen Leuten Mut zusprechen, die auch so ein Problem haben. Ich weiß es von mir, dass es nicht leicht fällt. Und du hast das lange vor dir hergeschoben. Ja, ne? Ja, absolut. Ich finde diese Entscheidung. Entscheidung auch sehr richtig, die du da getroffen hast. Und Respekt. Und das ist natürlich auch eine heikle Sache, sich unter das Messer zu begeben. Ja. Aber wenn es sogar auch medizinisch durchaus das Richtige ist, ja, sollte man das machen. Ja. Ich respektiere es auch, wenn Frauen das aus kosmetischen Gründen machen, wenn es denn auch da eine gewisse Notwendigkeit gibt, sagen wir es mal so. Mhm. Ich möchte nur damit Leuten Mut machen. Mhm. Ich habe sehr lange dafür gebraucht, diesen Schritt zu tun. Mhm. Und es ist nicht leicht. Vor allen Dingen, man hört viel von Männern, die sagen, oh, große Brüste, oh, ist ja toll und klasse. Ja, sie sollen ja auch nicht ganz klein werden. Aber die bleiben, leben ja auch nicht damit. Ja, genau, das zu dem auch noch. Und das muss jeder für sich selbst entscheiden. Für mich war es eine klasse Entscheidung und ich habe es nicht bereut. Wunderbar. In 4 Wochen ist es soweit. Ja. Und ich möchte nur den Leuten Mut machen, wenn sie sich dazu entscheiden könnten, wenn sie noch nicht so diesen Schritt haben, dann sollen sie es auch machen. Sollen sich wenigstens erkundigen. Genau. Und dann Simone, abwarten. Jetzt sage ich dir toi toi toi für die Operation und dann ein gutes neues Leben danach. Ne? Das ist ja ein richtiger Lebenseinschnitt, der dann passieren wird. Alles Gute. Danke. Tschüss, Simone. Und toi toi toi für deine Sendung. Ne? Danke, Simone. Tschüss. Alles klar, tschüss. Frank. Ja. 16. Hallo, Domian. Hi. Das ist so peinlich, mein Gott. Ich habe vor 3 Monaten ungefähr eine Freundin kennengelernt und die wollte vor 2 Wochen mit mir schlafen und da habe ich mich halt nicht getraut, ich weiß auch nicht. Du hast noch mit keiner Frau geschlafen? Nee, noch nicht. Mhm. Und das war halt, also ich habe mich so richtig geschämt, mich irgendwie vor ihr auszuziehen und so. Wie kam denn die Situation, hat sie direkt gesagt, hier, ich möchte mit dir schlafen oder... Wie ergab sich das überhaupt? Das hat sich einfach so ergeben, wir waren beim Videoschauen, also die war bei mir zu Hause, mhm, meine Eltern waren nicht daheim und naja, es hat dann so losgegangen. Und habt ihr ein bisschen geschmust und dann hat sie dich angepackt und so weiter. Ja. Mhm. Und irgendwann hast du gesagt, nein, ich will nicht. Richtig, ja. Ich war vorne, also... Wie weit warst du denn schon gekommen? Warst du schon ausgezogen? Nee, noch nicht. Noch nicht, mhm. Kannst du mir erklären, warum du dann nicht wolltest? Ich weiß auch nicht, also vom Gefühl her, also ich weiß auch nicht, ich stehe irgendwie auf Männer und Frauen. Also. Ach, du stehst auch auf Männer? Ja. Mhm. Aber das ist noch nicht so ganz entschieden. Nee, aber das war halt, ich weiß auch nicht, das war so richtig peinlich irgendwie, mich vor ihr nackt zu zeigen. Mhm. War es in erster Linie die Peinlichkeit, das Schamgefühl, dich nackt zu zeigen? Ja. Oder, kann ja auch sein, zweite Möglichkeit, dass du gar nicht so scharf auf sie warst. Also eigentlich alles zwar. Mhm. Findest du sie denn attraktiv und anziehend? Eigentlich schon, ja. Auch im sexuellen Sinne anziehend? Na, so von dem Charakter her und so ist total in Ordnung, aber... Mhm. Aber vom Körper her nicht so sehr? Nee. Frank, ich glaube, das ist eine ganz normale Reaktion. Würde ich mir gar keinen Kopf machen an deiner Stelle. Du warst einfach nicht scharf auf die Frau. Mein Gott. Das glaube ich, hört sich so an. Und wenn du zumal auch noch nicht so ganz klar bist, ob du mehr auf Männer oder Frauen stehst, kommt das ja vielleicht auch noch hinzu, dass dich das da irritiert hat und du einfach nicht klar entschieden warst für dich. Vielleicht würdest du vor einer Person, die du richtig geil findest, sagen wir es mal ganz klar, würdest du dich vielleicht auch gerne ausziehen? Kann das sein? Frage ich dich. Also im Gedanken vielleicht schon, ja. Mhm. Wenn es soweit wäre, bist du ja. Schämst du dich dann auch wegen deines Körpers so im Allgemeinen? Eigentlich nicht, ne. Also du gehst in die Badeanstalt und hast auch kein Problem, am Strand in der Badehose rumzulaufen? Nee. Nee. Also ich glaube, das ist daran, dass es einfach nicht die richtige war, Frank. Hast du dich dann geschämt, als du gesagt hast, ich will nicht? Hast du dich vor ihr geschämt? Irgendwie schon, ja. Mhm. Aber das ist dein gutes Recht. Es ist ganz klar dein gutes Recht zu sagen, nein, ich möchte nicht. Warte so lange, Frank, bis du richtig das Gefühl hast, ich will das jetzt auch. Und ich habe Lust darauf. Und wenn das Gefühl nicht da ist, mach es auch nicht. Das wird nur Krampf und endet einfach ungut für dich. Und wenn es auch noch 1 Jahr oder 2 Jahre oder auch 3 Jahre dauert, völlig egal. Mach es nur dann, wenn du es richtig willst und du Spaß daran hast, auch schon bei der Vorstellung. Jawohl. Frank, in diesem Sinne. Alles klar. Alles Gute, tschüss. Danke, tschüss. Monika, 25. Hallo? Ja, hallo. Ja, guten Abend. Guten Abend. Ja. Du hast dich auch geschämt. Ja, sehr sogar. Und zwar immer noch. Immer noch. Es geht um meinen Partner und mich. Ja. Also wir sind aufgewachsen in einer Sekte. Mhm. Und dort war vorehelicher Verkehr verpönt. Magst du mir sagen, welche Sekte das war? Ja, die Bruderschaft zum Heiligen Licht nennt sich die. Mhm. Bruderschaft zum Heiligen Licht. Genau. Hört sich ja schon klasse an. Ja gut, wir sind da aufgewachsen, unsere Eltern waren schon drin und wir haben es Gott sei Dank durch die Sekteninfo e.V. in Essen geschafft rauszukommen. Mhm. Das möchte ich mal betonen, das ist in Essen eine Anlaufstelle, die allen Betroffenen hilft. Mhm. Und nur ein Problem war gewesen, dass wir halt so lange so dort aufgewachsen sind, dass wir Schwierigkeiten hatten, mit Liebe und Erotik normal umzugehen. Mhm. Weil ihr ganz verklemmt erzogen worden seid. Ja. Ganz asexuell, vermute ich mal. Was heißt verklemmt? Asexuell, es wurden schon gute Ansätze gebracht, aber letztendlich, hast du recht, war es so, dass halt eben die sexuelle Liebe nicht vor dem vor der Ehe halt eben stattfinden sollte. Ne? Und es ist so weit gegangen, dass wir bis heute, also dieser, ich habe einen Mann kennengelernt dort und bis heute haben wir es nicht geschafft, uns körperlich zu nähern, obwohl wir uns sehr lieben. Mhm. Und wir sind auch bei den psychotherapeutischen Behandlungen, deswegen schon. Also es ist sehr schwer für uns. Ja. Wir leben zusammen, wir teilen eine Wohnung. Ach, ihr lebt sogar zusammen. Ja, das war alles so im Zuge dieser ganzen, von der Sekteninfo in Essen. Mhm. Die hatten uns Adressen vermittelt, wie wir praktisch wieder ins sogenannte normale Leben zurückführen. Monika, jetzt muss ich nochmal fragen, das habe ich gerade nicht richtig mitbekommen. Der Freund, der Mann, mit dem du da zusammen lebst, der kommt auch aus dieser Sekte heraus. Ja, wir sind beide dort aufgewachsen. Ihr seid beide dort aufgewachsen. Beide. Und es war für uns sehr schwer, weil wir halt eben, also alles, was Erotik oder Nacktheit betrifft, von vornherein absolut indiskutabel war. Ne? Wie lange lebt ihr jetzt schon zusammen in einer Wohnung? Seit einem Jahr. Ja. Und es ist körperlich, erotisch noch überhaupt nichts passiert zwischen euch. Das ist das Schlimme. Überhaupt nichts. Weißt du, du musst dir vorstellen, also ich hoffe, ich darf dich duzen. Ja, na klar, sicher. Also musst dir vorstellen, es ist so, wir lieben uns in unserem Herzen total und der Wunsch auch, körperlich nahe zu kommen, ist bei uns beiden sehr eng. Wie weit geht es denn? Händchen halten ist doch wahrscheinlich möglich. Du darfst das nicht so sehen. Es ist nicht so, dass jetzt hier zwei verspießte Leute sitzen. Nee, ist mir völlig klar. Ich frage jetzt nur, um es mir vor... Ja. Es ist eine richtige Angst, also eine Scham im klarsten Sinne des Wortes, eine Scham, wo zwei Menschen sich gegenüber sitzen und gerne möchten... Monika, ich frage dich trotzdem, damit man das versteht. Wo ist denn die Grenze? Also traut ihr euch oder ist es möglich, dass du die Hand deines Freundes anfasst? Ja. Das geht. Das geht. Könnt ihr zusammen in einem Bett liegen? Auch das. Das geht auch. Aber das Essentielle, wo es drauf ankommt, also die Erotik, auch das körperliche Teilen. Habt ihr geküsst? Habt ihr euch schon geküsst? Auch. Das geht auch. Auch Zungenkuss. Ja. Das geht auch. Aber das, wo es dann, weißt du... Also es gibt aber keine geschlechtlichen Berührungen, ja? Richtig. Und das ist zurückzuführen auf diese langjährige Erziehung und die Moralvorstellung, die euch da vermittelt worden. Das ist so schlimm. Wenn ich dusche zum Beispiel, oder er duscht, ja, und wir wollen dann so gemäß der Psychotherapeuten dann auch uns nähern, ne? Ich gehe einfach ins Bad rein und er ist in der Wanne. Ich versuche es, oder er, und dann in dem Moment, wo man sich sieht, ist aus. Sofort gibt es einen Rückschritt und es gibt eine Blockade. Was ist dann aus? Was passiert dann in mir? Man dreht sich um und geht gerade wieder raus. Das ist so schlimm, das kann ich dir gar nicht sagen. Aber wichtig ist ja, also wir wollen immer das Positive sehen. Das Positive ist, dass ihr da raus seid aus der Sekte. Ja. Super wichtig. Positive ist, dass ihr beide euch lieb habt. Monika. Ist auch schon eine ganz, ganz, ganz wichtige Angelegenheit. Und das Dritte ist ja, dass ihr auch was verändern wollt an dieser Situation und zudem auch noch in einer Behandlung seid. Nur, ja, Moment, was heißt Behandlung? Behandlung ist immer so nach, so beim psychisch krank ist. Naja, bei einer Hilfe. Einmal die Woche oder so und redet ein bisschen und das war's dann. Letztendlich bleibt man alleine mit seinen Problemen und kann sich entleichtern, bekommt gute Ratschläge. Nur ich bekomme, weißt du, ich habe dann die Fortschritte. Das heißt also, ich gehe heißer und mehr erotisch mit der Sexualität um. Mhm. Und mein Partner ist absolut für mich mein Traummann, aber er ist von seiner psychischen Haltung nach wie vor in dem Denken der Sekte, obwohl er jetzt nicht mehr da drin ist, ja? Also bist du schon weiter emanzipiert, sagen wir so. Und dann habe ich halt eben auch einen Fehler gemacht. Was hast du gemacht? Ich hatte ein Verhältnis. Und das macht mir halt sehr zu schaffen. Wie, und das funktionierte? Das konntest du? Ich konnte das, ja. War das denn schon während du mit deinem Freund? Ja, natürlich. Ja. Und ich habe jetzt halt wissen. Und ich habe halt mit einem Mann geschlafen und es war wunderschön. Und ich weiß jetzt praktisch, wie es ist, wenn man freiheitlich lebt und wenn man wirklich seine Sexualität ausleben kann. Monika, weiß dein Freund das? Nein, das dürfte nie erfahren. Mhm. Wenn er das erfährt, wüsste ich ganz genau, da wäre Schluss. Mhm. Ich möchte dich nochmal fragen, was diesen Therapeuten angeht. Fühlst du und fühlt ihr euch da gut aufgehoben? Ist das ja, das ist ein Mann und der sagt halt, oder Schwerpunkt bei ihm ist halt meistens, dass er alles auf die sexuelle Ebene bezieht. Ne? Also er sagt halt, alle Maßnahmen, die wir treffen sollten, sollten halt sexuell freiheitlich sein, ganzheitlich auf die Sexualität bezogen. Hast du das Gefühl, dass du da gut aufgehoben bist? Hast du Vertrauen zu dem? Nein. Das nicht. Dann, aber ich glaube, ich jetzt auch nicht bei einer Frau. Es geht ja gar nicht um Mann und Frau, es geht einfach um den Typ Menschen. Weil ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wenn ihr zusammen, ihr geht auch zusammen dahin, ne? Ja, natürlich, ja. Ja, dass das dann jemand ist, zu dem beide Personen in einer Paarkonstellation wirklich absolutes Vertrauen haben. Weil das ist ja nun ein sehr kompliziertes Problem, was ihr da gemeinsam bewältigen müsst. Ja. Monika, du kennst vielleicht die Geflogenheiten dieser Sendung, dass ich im Hintergrund während der Sendung immer einen Psychologen habe. Ja. Das ist heute die Elke. Super nette Frau. Ich möchte bitte, bitte, dass du gleich jetzt nach unserem Gespräch mit ihr noch ein bisschen eingehend redest. Ja. Tipps und so weiter. Du kannst dann auch ausführlicher reden als jetzt hier im Rahmen des Interviews in der Sendung. Leg auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Okay, und ich drücke euch beiden alles Gute. Eine Frage, Domian. Ja. Weil nämlich mein Partner, der kennt dich ja, ne? Der hat dich also oft, ich meine jetzt vom Fernsehen her, ne? Vom Radio. Und der hat oft dann halt auch gemeint, wenn er mit mir irgendwie zusammen ist und redet, diskutiert, ich sollte auch mal bei dir anrufen. Er ist heute Abend nicht da. Und er meint halt, dass du ein riesiges Arschloch bist und dass du gefickt gehörst. Astrid, 25 Jahre alt. Folgendes, ich wollte eigentlich heute die Sendung dazu nutzen, mich bei meinem Vater zu entschuldigen. Dein Vater? Ja, also das ist eine längere Geschichte. Ja. Meine Eltern haben sich geschieden. Ich hing sehr an meiner Mutter. Und es war im jungen Alter, mein Gott, ich war 15. Und nach einer längeren Zeit hat mein Vater natürlich wieder eine jüngere Freundin sich geholt, die doch ziemlich jünger ist als mein Vater. Und ja, sie war eben für mich da, wie man eben so die ersten Erfahrungen macht und das erste Sexuelle. Und ich merkte einfach, dass es einfach absolut nicht klappt mit dem anderen Geschlecht mehr oder weniger. Und sie hat sich immer rührend um mich gekümmert und ja, dann geschah das, was eben geschehen musste. Ich entdeckte, dass ich lesbisch bin. Und sie ist in diese Beziehung eher mehr als aus Flucht gegangen, weil sie eben auch bisexuell ist. Und eines Nachts eben hat mein Vater uns ja erwischt. Und deswegen schäme ich mich. Ja. Und wie ging das dann weiter? Er hat euch erwischt und dann? Ja, erstmal er wollte es nicht wahrhaben. Er dachte, sie hätte nur bei mir übernachtet oder wäre eingeschlafen oder irgendwie so. Er hat es einfach verdrängt und es war eine sehr schwierige Zeit. Er hat mit mir kein Wort mehr geredet und hat sie überschüttet an Geschenken und allem Möglichen. Und ja, doch es hat eigentlich nichts gebracht, weil es war dann eben auf heimliche Basis verschoben worden. Ja, und irgendwann hat er es dann doch mitgekriegt, weil irgendwann habe ich mich hingestellt und es auch gesagt, aber das war auch das Letzte, was ich gesagt habe, weil, ja, dann ist auch die Tür schon zugeflogen, kann man sagen. Wie hat sich denn diese Frau dann deinem Vater gegenüber verhalten? Ja, sie hat eben bitterlich geweint und er hat sie auch beschimpft. was eine sehr normale Reaktion ist, da er ein sehr impulsiver Mensch ist, mit ein paar persönlichen Problemen. Mhm. Ich muss dazu sagen, mein Vater, ich glaube, es würde ihm recht sein, wenn ich sage, weil ich bin stolz auf ihn, er war ein Alkoholiker und er hat eben den Ausstieg geschafft. Mhm. Das wollte ich hier erwähnen. Ich bin stolz auf meinen Vater. Ja. Wie ist denn die Entwicklung dann weitergelaufen bis heute? Ich habe erst bei Freunden übernachtet und habe nach einer Treibe mehr oder weniger gesucht. Und sie kam mir dann zur Hilfe, hat mich aufgefunden, weil sie wusste ja, wo ich meistens bin, hat mich abgeholt von der Schule und hat über Nacht sozusagen eine Wohnung für uns gefunden, in der wir immer noch leben, glücklich. Auch heute auch noch? Ja, wir sind immer noch zusammen, aber es bedrückt mich, dass das Verhältnis zwischen meinem Vater und mir nicht mehr stimmt. Das ist einfach... Gibt es denn überhaupt noch Kontakt? Ja, sehr schwierig. Ich meine, ab und zu schickt er, obwohl ich es nicht will, muss ich dazu betonen, schickt er mir Geld. Aber das war es auch schon an Kontakt. Also stattdessen, ich bekomme Karten, wo drauf steht, ich würde dir gerne meine neue Freundin vorstellen, aber das geht nicht. Oder irgendwelche Blondinenwitze als kleine Anspielung. Hast du da auf jeden Fall, magst du deinen Vater und hast Respekt vor ihm und würdest gerne mit ihm wieder näheren Kontakt haben? Ja, würde ich gerne. Vielleicht hat er jetzt zugehört. Ja, ich denke mal. Also ich hoffe es, weil... Hoffe ich das auch. Ja. Liebe Astrid, viel Glück. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, was die Geschichte von gerade angeht, damit muss man eben leben in einer solchen Sendung. Das ist halt hier eine Live-Sendung. Und da kommen auch schon mal Leute mit Banane-Gehirn durch. Das ist halt nun mal so, was passiert. Aber ist nicht schlimm. Dafür kommen, sind die meisten 99% tolle Leute, die hier durchkommen. Zum Beispiel Xaver, und der ist 15 Jahre alt. Hallo. Ja, servus. Hi. Und zwar, ich schäme mich auch, und zwar wegen meiner Zahnspange. Ach, wegen der Zahnspange? Zwar, ja, also ich finde das total eklig, weil ich kann mir nicht alle 5 Minuten die Zähne putzen. Ja. Und wenn ich da halt mal wirklich so richtig herzhaft lachen will, und dann hängt da alles in dieser komischen Zahnspange drin, und das ist also ziemlich, ziemlich nervig. Stimmt, man kann eigentlich mit Zahnspange nicht essen, ne? Sollte man nicht. Man kann ja, schon. Man kann schon, aber es tut halt zu gewissen Zeiten auch wahnsinnig weh. Ja, aber es wäre ganz einfach, wenn du immer danach dann das Ding rausklacken würdest, unter den Wasserhahn hältst. Ja, und dann das geht eben nicht, weil das ist eben eine feste Zahnspange. Ach so. Und da ist natürlich was ganz anderes, wo eben das ganze Essen, auch das Schnitzel und so weiter, alles drin hängen bleibt. Und also... Ja, wie kriegst du das überhaupt sauber? Ja, mit der Zahnbürste. Durch intensives Putzen geht das schon. Sehr aufwendig. Dass man das einigermaßen sauber kriegt. Oder man muss das alles einzeln rausfieseln. Also ein Hamburger zwischendurch mal oder eine Bratwurst ist nicht, ne? Es ist schwierig, ja, dann. Das ist schon, bloß dann, wenn ich halt dann lache, dann kommt es mir halt einfach, also ist es halt einfach wahnsinnig eklig, wenn da halt dann die Leute bei mir in den Zähnen halt das ganze Zeug drin hängen. Ja, ist klar. Also da schäme ich mich einfach mal. Wie lange trägst du denn die schon? Ja, jetzt schon ein Jahr, aber das ist mittlerweile meine dritte feste Zahnspange. Fest heißt, die ist von dem Zahnarzt irgendwie installiert und die kann auch nur vom Zahnarzt rausgenommen werden. Ja, genau. Mhm. Und genau. Wie lange musst du sie noch... Das ist also dann so eine Operation, die dauert 2 Stunden, bis also dann die feste Zahnspange wieder rausgenommen wird. Ich hatte schon 2 lockere Spangen, aber die haben auch nichts gebracht. Wie lange musst du sie denn noch tragen? Also ich weiß es nicht, also... Und es besteht die absolute medizinische Notwendigkeit, dass du das Ding haben musst? Ja, das ist auch nicht so so gesagt, weil ich finde eigentlich, dass mit diesem Kieferorthopäden, den ich habe, das ist so ein ziemlicher Blutsauger. Das heißt, dann geh doch mal zum anderen. Ich finde, dass meine Zahnspange überhaupt nichts bringt. Junge, dann geh unbedingt zu einem anderen und lass dich beraten, ob das notwendig ist. Ja, werde ich mal machen. Ich werde mich mal umhören. Mein Lieber, gute Nacht, schlaf gut. Ja, in Ordnung. Tschüss. Gute Nacht. Ciao. So ihr Lieben, das war's heute zum Thema Scham. In der Technik Hans-Jürgen Wilde und Leo Scholten. Morgen Nacht sind wir wieder da, pünktlich, auch im Fernsehen. 1 Uhr WDR Fernsehen und 1 Uhr Radio 1 Live. Und morgen ist eine offene Talk-Radio-Sendung für alle eure Themen. Und ich bin ganz gespannt, wer morgen alles anruft. Ich wünsche euch eine richtig schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss. WDR.